und am Ende wieder leben in dem Haus aus rohen Steinen, aus den Zeiten der Katare, der Chardon ans Holz der Pforte festgenagelt und im Innern halb voll Licht und halb voll Schatten, die Legenden, Dolch und Bibel, der Geruch aus Blut und Honig, der Geschmack von Wein und Feigen. Und am Brunnen mit den Frauen süßes Wasser trinken, lachen mit den Männern auf den Stufen, Lebensweisheiten verkünden, überholt und durchgerostet wie das Kreuz der Okzitanen hinterm Dorf am Ziegenfelsen. Immer weiter sich entfernen von den aufgebrauchten Städten, denen wir trotzdem nicht entkommen, und den Gleichklang aller Tage und der Nächte wieder spüren, Brot und Wein am Abend schmecken und in Fleisch und Blut verwandeln, wenn am Tisch voller Kumpane er geweht mit den vier Winden. Die Falerner Krüge kreisen, wir die alten Lieder singen, graue Asche in den Haaren, Spott und Trauer in den Augen, den Refrain noch einmal schmettern, dass wir trotz und alledem uns nicht selbst verraten haben. An der Quelle, wo die Pappel und die Pinie ihre Äste ineinander schlingen liegen, Mascherie in deinen Armen, die Zikaden schweigen hören, durch den Schleier deiner Haare, in der Ebene die Lichter und am Himmel den Orion buchstabieren und erkennen. Quel temps est barbare, dans le genre d'Adolf Hitler. Nein, ich sing nicht mehr die Lieder, dass es morgen wieder so wird, wie wir damals uns erträumten, als wir glaubten, die Barbaren wären endgültig geschlagen. Die Signale sind verblasen, die Gefechte ausgefochten, doch für uns gibt es kein Klagen. Dieser Winter ist kein Winter, wie die Väter ihn erlitten, die als Moorsoldaten fielen, doch bevor wir sie vergraben, die Gewehre nochmal ölen, immer wittern, wo der Rauch steht. Und das Knirschen und das Knistern, dass der Sandwind übers Meer bringt, und das Jammern, das im Nordwind durch die Berge uns ins Haus weht, dekodieren und das Ohr fest auf die Erde drücken, horchen auf das Beben tief im Innern.